Der Kartoffelpreispräsident und seine Witwe. Mitte der 50er Jahre gaben gewisse Anzeichen zu erkennen, dass Italiens Wirtschaft eine Phase anhaltenden Wachstums erreicht hatte, die endlich die Härten des Krieges vergessen ließe. Der Süden hinkte noch immer dem Norden hinterher, doch in den Großstädten aller Regionen gaben die Italiener wieder mehr Geld aus. Eine bessere Ernährung stand landesweit an oberster Stelle der Einkaufslisten. Besonders deutlich zu spüren waren die Auswirkungen des steigenden Konsums auf dem Obst- und Gemüsegroßmarkt in Neapels Stadtteil Vasto. Er war eines der wirtschaftlichen Zentren der Stadt, am Verladebahnhof gelegen und vom Hafen aus gut zu erreichen. Dabei bestand er nur aus einer Ansammlung von Stahlskeletthallen, deren rostiger Maschendraht und bröckelnder Beton noch immer von Kriegsschäden zeugten. Etwa 30% der italienischen Obst- und Gemüseexporte wurden durch diese schäbige Umgebung geschleust. Die frischen Tomaten, Zucchini, Kartoffeln, Pfirsiche und Zitronen, die jedes Jahr in der Region geerntet wurden, waren an die 16 Milliarden Lire wert. Nach heutiger Rechnung etwa 225 Millionen Euro. Weitere 12 Milliarden Lire, 167 Millionen Euro, wurden mit Walnüssen, Haselnüssen, Erdnüssen, Rosinen, Feigen und anderen Trockenfrüchten erwirtschaftet. Trotz dieses Reichtums wurde der Markt von wenigen beengten Büros aus verwaltet, einem Postamt und einigen Banken in den benachbarten Straßen. Hin und wieder pflegte ein reicher Gemüsehändler aus seinem Sportwagen zu springen, sich Haar und Anzug glatt zu streichen und die ehrerbietigen Begrüßungen von Vertretern und Arbeitern entgegenzunehmen. Pasquale Simonetti war ein solcher Obst- und Gemüsehändler. Der 31-Jährige war 2 Meter groß, gebaut wie ein Schwergewichtler, und die Leute nannten ihn einfallslos Pascalone Nola, großer Pasquale aus Nola. Nola war ein Marktflecken nicht weit von Neapel. Am Morgen des 16. Juli 1955 fing sich Pascalone, der gerade eine Orange schälte, die er eben an einem Stand gekauft hatte, 2 Schüsse ein. Der Schütze, ein blonder junger Mann im schiefergrauen Anzug, flüchtete unbehelligt. Das Opfer starb in der Morgendämmerung des darauffolgenden Tages im Krankenhaus. Pasquales Personenbeschreibung, die seiner Ermordung folgte, schaffte es nur in den Lokalteil der regionalen Tageszeitungen. Neben seiner Tätigkeit als Händler mit kampanischen Agrarerzeugnissen war Pascalone der Presse vor Ort bereits als Schmuggler und Erpresser bekannt. Er schien der typische Dorfschläger zu sein, und was in der Provinz vor sich ging, kümmerte niemanden. Wäre er bei sich zu Hause umgebracht worden, anstatt im Zentrum von Neapel, dann hätte man dem Ereignis allenfalls ein paar Zeilen gewidmet. Nun war die Nachricht von Pasquales Tod einigen Journalisten Anlass genug, sie mit menschlichem Interesse auszukleiden. Es ging das Gerücht, er sei ehrlich geworden, bevor er starb. Den Grund für diesen unwahrscheinlichen Sinneswandel sah man in seiner jungen Frau, einer Kleinstadtschönheit aus Castellammare di Stabia. Assunta Maresca, Pasquales junge Witwe, wurde von ihrer Familie Pupetta, Püppchen, genannt. Am 4. Oktober 1955, 2,5 Monate nach dem Mord, ließ sich eine sichtlich schwangere Pupetta von Castellammare zum Großmarkt von Neapel fahren. Unterwegs ließ sie anhalten, um Blumen auf Pasquales Grab zu legen. Auf dem Corso Novara, nur wenige Meter von der Stelle, an der ihr Mann zusammengebrochen war, begegnete sie einem weiteren Prototypen des Obst- und Gemüsehändlers, Antonio Esposito, alias Totono e Pomigliano, der große Toni aus Pomigliano. Es folgte wohl ein heftiger Streit, in dessen Verlauf sich Pupettas Fahrer aus dem Staub machte. Dann begann die Schießerei. Pupettas Fiat 1100 wurde mehrere Male getroffen, wobei ein Projektil den Sitz durchschlug, den der Fahrer kurz zuvor verlassen hatte. Pupetta, die vom Rücksitz aus mit einer Beretta 7,65 feuerte, die Pascalone ihr gegeben hatte, blieb unverletzt. Sie flüchtete zu Fuß. Ihr Opfer jedoch, Totono, fing sich 5 tödliche Schüsse ein.